Wenn man sich jedoch die Frage vorlegt, was nun die staatsbildenden oder auch nur staatserhaltenden Kräfte in Wirklichkeit sind, so kann man sie unter einer einzigen Bezeichnung zusammenfassen. Aufopferungsfähigkeit und Aufopferungswille des Einzelnen für die Gesamtheit. Dass viele Tugenden mit Wirtschaft auch nicht das Geringste zu tun haben, geht aus der einfachen Erkenntnis hervor, dass der Mensch sich ja nie für diese aufopfert. Das heißt, man stirbt nicht für Geschäfte, sondern nur für Ideale. Nichts bewies die psychologische Überlegenheit des Engländers in der Erkenntnis der Volksseele besser als die Motivierung, die er seinem Kampfe zu geben verstand. Während wir für Brot fochten, stritt der Engländer für Freiheit. Und nicht einmal für die eigene, nein, für die kleiner Nationen. Man lachte bei uns über diese Frechheit oder ärgerte sich darüber und bewies damit, wie gedankenlos dumm die sogenannte Staatskunst Deutschlands schon vor dem Kriege war. Keine blasse Ahnung mehr war vorhanden über das Wesen der Kraft, die Männer aus freiem Willen und Entschluss in den Tod zu führen vermag. Solange das deutsche Volk im Jahr 1914 noch für Ideale zu fechten glaubte, hielt es stand. So wie man es nur mehr um das tägliche Brot kämpfen ließ, gab es das Spiel lieber auf. Unsere geistvollen Staatsmänner aber staunten über diesen Wechsel der Gesinnung. Es wurde ihnen niemals klar, dass der Mensch von dem Augenblick an, in dem er für ein wirtschaftliches Interesse ficht, den Tod möglichst meidet, da dieser ihn um den Genuss des Lohnes seines Kampfes für immer bringen würde. Die Sorge um die Rettung des eigenen Kindes lässt die schwächlichste Mutter zur Heldin werden. Und nur der Kampf um die Erhaltung der Art und des sich schützenden Herdes oder auch Staates trieb die Männer zu allen Zeiten in die Speere der Feinde. Man darf den folgenden Satz als ewig gültige Wahrheit aufstellen. Noch niemals wurde ein Staat durch friedliche Wirtschaft gegründet, sondern immer nur durch die Instinkte der Erhaltung der Art, mögen diese nun auf dem Gebiet heldischer Tugend oder listiger Verschlagenheit liegen. Das eine ergibt dann eben arische Arbeits- und Kulturstaaten, das andere jüdische Schmarotzerkolonien. So wie jedoch erst bei einem Volke oder in einem Staate die Wirtschaft als solche diese Triebe zu überwuchern beginnt, wird sie selber zur lockenden Ursache der Unterjochung und Unterdrückung. Der Glaube der Vorkriegszeit, durch Handels- und Kolonialpolitik auf friedlichem Wege die Welt dem deutschen Volke erschließen oder gar erobern zu können, war ein klassisches Zeichen für den Verlust der wirklich staatsbildenden und staatserhaltenden Tugenden und aller daraus folgenden Einsicht, Willenskraft und Tatentschlossenheit. Die naturgesetzliche Quittung hierfür aber war der Weltkrieg mit seinen Folgen. Für den nicht tiefer Forschenden konnte allerdings diese Einstellung der deutschen Nation, denn sie war wirklich so gut als allgemein, nur ein unlösliches Rätsel darstellen. War doch gerade Deutschland ein ganz wundervolles Beispiel eines aus rein machtpolitischen Grundlagen hervorgegangenen Reiches. Preußen, des Reiches Keimzelle, entstand durch strahlendes Heldentum und nicht durch Finanzoperationen oder Handelsgeschäfte. Und das Reich selber war wieder nur der herrlichste Lohn machtpolitischer Führung und soldatischen Todesmutes. Wie konnte gerade das deutsche Volk zu einer solchen Erkrankung seines politischen Instinkts kommen? Denn hier handelte es sich nicht um eine einzelne Erscheinung, sondern um Verfallsmomente, die in wahrhaft erschreckender Unzahl bald wie Irrlichter aufflackerten und den Volkskörper auf- und abstrichen. Oder als giftige Geschwüre bald da, bald dort die Nation anfraßen. Es schien, als ob ein immerwährender Giftstrom bis in die äußersten Blutgefäße dieses einstigen Heldenleibes von einer geheimnisvollen Macht getrieben würde, um nun zu immer größeren Lähmungen der gesunden Vernunft des einfachen Selbsterhaltungstriebes zu führen. Indem ich all diese Fragen, bedingt durch meine Stellungnahme zur deutschen Bündnispolitik und Wirtschaftspolitik des Reiches in den Jahren 1912 bis 1914 zahllose Male an mir vorüberziehen ließ, blieb als des Rätsels Lösung immer mehr jene Macht über, die ich schon vordem in Wien von ganz anderen Gesichtspunkten bestimmt kennengelernt hatte. Die marxistische Lehre und Weltanschauung sowie ihre organisatorische Auswirkung. Zum zweiten Male in meinem Leben bohrte ich mich in diese Lehre der Zerstörung hinein. Und diesmal freilich nicht mehr geleitet durch die Eindrücke und Wirkungen meiner tagtäglichen Umgebung, sondern hingewiesen durch die Beobachtung allgemeiner Vorgänge des politischen Lebens. Indem ich neuerdings mich in die theoretische Literatur dieser neuen Welt vertiefte und mir deren mögliche Auswirkungen klarzumachen versuchte, verglich ich diese dann mit den tatsächlichen Erscheinungen und Ereignissen ihrer Wirksamkeit im politischen, kulturellen und auch wirtschaftlichen Leben. Zum ersten Male aber wendete ich mich nun mit meiner Aufmerksamkeit auch den Versuchen zu, dieser Weltpest Herr zu werden. Ich studierte die Bismarcksche Ausnahmegesetzgebung in Absicht, Kampf und Erfolg. Allmählich erhielt ich dann eine für meine eigene Überzeugung allerdings geradezu granitene Grundlage, so dass ich seit dieser Zeit eine Umstellung meiner inneren Anschauung in dieser Frage niemals mehr vorzunehmen gezwungen wurde. Ebenso ward das Verhältnis von Marxismus und Judentum einer weiteren gründlichen Prüfung unterzogen. Wenn mir aber früher in Wien vor allem Deutschland als ein unerschütterlicher Koloss erschienen war, so begannen nun doch manchmal bange Bedenken bei mir einzutreten. Ich haderte im Stillen und in den kleinen Kreisen meiner Bekannten mit der deutschen Außenpolitik ebenso wie mit der, wie mir schien, unglaublich leichtfertigen Art, in der man das wichtigste Problem, das es überhaupt für Deutschland damals gab, den Marxismus, behandelte. Ich konnte wirklich nicht begreifen, wie man nur so blind einer Gefahr entgegenzutaumeln vermochte, deren Auswirkungen der eigenen Absicht des Marxismus entsprechend einst ungeheuerliche sein mussten. Ich habe schon damals in meiner Umgebung, genauso wie heute im Großen, vor dem Beruhigungssprich aller feigen Jämmerlinge, uns kann schon nichts geschehen, gewarnt. Eine ähnliche Gesinnungspestilenz hatte schon einst ein Riesenreich zerstört. Sollte Deutschland allein nicht genau den gleichen Gesetzen unterworfen sein wie alle anderen menschlichen Gemeinschaften? In den Jahren 1913 und 1914 habe ich dann auch zum ersten Male in verschiedenen Kreisen, die heute zum Teil treu zur nationalsozialistischen Bewegung stehen, die Überzeugung ausgesprochen, dass die Frage der Zukunft der deutschen Nation die Frage der Vernichtung des Marxismus ist. In der unseligen deutschen Bündnispolitik sah ich nur eine der durch Zersetzungsarbeit dieser Lehre hervorgerufenen Folgeerscheinungen. Denn das Fürchterliche war ja eben, dass dieses Gift fast unsichtbar sämtliche Grundlagen einer gesunden Wirtschafts- und Staatsauffassung zerstörte, ohne dass die davon Ergriffenen häufig auch nur selber ahnten, wie sehr ihr Handeln und Wollen bereits der Ausfluss dieser sonst auf das Schärfste abgelehnten Weltanschauung war. Der innere Niedergang des deutschen Volkes hatte damals schon längst begonnen, ohne dass die Menschen, wie so oft im Leben, sich über den Vernichter ihres Daseins klar geworden wären. Manchmal dokterte man wohl auch an der Krankheit herum, verwechselte dann jedoch die Formen der Erscheinung mit dem Erreger. Da man diesen nicht kannte oder erkennen wollte, besaß auch der Kampf gegen den Marxismus nur den Wert einer kurpfuscherischen Salbaderei.